Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews zufolge führen die Marineinfanterien der USA und Südkoreas ab 27. Juni auf dem südkoreanischen Marineinfanterieübungsplatz in Pohang, Bezirk Notgyongsang, eine gemeinsame Militärübung für die Zerstörung der wichtigsten Objekte der DFRK durch. Für die Übung, die bis zum 14. Juli andauern wird, wurden die Kontingente und zahlreiche Angriffswaffen wie Kanonen, Panzer, Lafetten, Transports und Angriffshubschrauber der Schnelleingriffs Truppen von der US-Marineinfanterie in Okinawa, Japan und der südkoreanischen Marineinfanterie eingesetzt.